Aussprache, Wortakzent und Satzmelodie. A21. Wortakzent. Hören Sie die Wörter und sprechen Sie nach. 1. Hören. Zimmer. Frühstück. Nehmen. Dusche. Straße. Bekommen. Verzeihung. Adresse. Familie. Zitrone.